Guten Abend. Herzlich willkommen alle zusammen. Jeder Einzelne, der hier ist. Und herzlich willkommen jeder Einzelne am Livestream. Ja, das habt ihr vielleicht gerade nicht mitbekommen, aber Dominik hat gerade den Heiligen Geist ganz kurz zu spüren bekommen. Er ist hier, er ist immer da. Wir sind neue Schöpfungen, wir sind aus ihm geboren. Der Heilige Geist ist da, er lebt in uns, er ist da, wo wir sind und er füllt den Raum, wo wir sind. Lasst uns das nie vergessen. Auch ihr zu Hause, wo immer ihr gerade seid, euer Raum ist gefüllt mit Gott, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Nicht nur der innere Raum, sondern euer Zimmer, da wo ihr seid. Bedenkt das. Wirklich, seid einfach, lebt in diesem Bewusstsein. Wir sind nie allein. Er verlässt uns nie. Das kann er gar nicht, weil er lebt in uns. Wir sind eins mit ihm. Wie soll jemand, der das Haupt ist, seinen Leib verlassen oder in den Stich lassen? Das geht nicht. Wisst ihr, es ist so, am Sonntag hatten wir es ja mit der Freude, war ja die Predigt über die Freude. Und heute habe ich so überlegt, was kann ich denn heute Abend sagen? Ich hatte irgendwie gar nichts. Und ich stand in der Küche, habe mir was zu essen gemacht und auf einmal kam, freut euch im Herrn alle Zeit. Und da dachte ich, ja genau, das ist es einfach. Wir sollen uns immer, überall, alle Zeit freuen. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Aufgabe. Das möchte er, weil er einfach da ist, weil er in uns lebt. Weil Gott selber einfach möchte, dass wir uns freuen. Wir sollen in dieser Freude leben und wir können in dieser Freude leben und wir dürfen in dieser Freude leben. Das steht in Philipper 4, Vers 4, falls jemand nachschlagen will. Und ich habe das aus der Message dann nochmal mir durchgelesen. Da steht, feiert den Herrn alle Zeit. Feiert den Herrn alle Zeit. Feiert den Herrn alle Zeit. So steht da, feiert den Herrn alle Zeit, feiert den Herrn den ganzen Tag, feiert den Herrn in ihm. Habt ihr ihn heute schon gefeiert? Ja. Der Tag ist ja nun schon beinahe am Ende. Wir hatten schon so viele Stunden Möglichkeit, ihn zu feiern. Und wir haben das getan. Wer es mal nicht getan hat, der fängt dann morgen an. Das ist ja auch kein Problem. Keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Aber wir feiern einfach, dass wir in ihm leben und dass er in uns lebt. Also ich bin heute unterwegs gewesen und kam dann eine Straße zurück, die nicht so breit ist. So von, manche kennen die Straße, von Denkendorf bis Bernhausen. Diese Nebenstraße, die ist nicht so breit, aber man kann gut aneinander vorbeifahren, selbstverständlich, sogar wenn ein Laster kommt. Und wir waren nur zwei Autos auf dem ganzen Stück Straße. Und plötzlich ist der, der mir entgegenkommt, fährt in die Mitte der Straße, sodass er die weiße Mittelspur genau zwischen seinen Rädern hatte. Ich weiß nicht, was in dem vorgegangen ist. Und ich musste natürlich zur Seite fahren. Das war ganz kurz. Also er fing direkt vor mir an sozusagen. Keine Ahnung, was da abgegangen ist. Aber ich hatte noch genug Platz. Und ich wusste, die Engel sind da. Weil fast immer, wenn ich losfahre, sage ich, bitte Gott, Vater, lass die Engel mitfahren. Alle, die ich brauche, die vier um mich rum. Mein Hauptengel auf meinem Nebensitz, habe ich ja schon mal erzählt. Und alle, die ich sonst noch brauche. Und er kam an mir vorbei und ich habe richtig gespürt, wie dieser Engel hier einfach so machte, sodass er mich nicht mal rammen durfte. Nicht mal Spiegel an Spiegel. Das hat mich so erfüllt mit Freude, als ich an dem vorbei war. Da dachte ich, ja, es ist gigantisch. Wo immer wir sind, steht in Psalm irgendwo, er hat seine Engel befohlen über dir, dass sie dich behüten. Wir haben so viele Engel, die uns beschützen sollen, die mit uns sind, wo immer wir sind, auf unseren Wegen, bei allem, was wir machen. Es ist eine Sache des Fokus, dass wir wirklich unseren Fokus immer auf ihn ausgerichtet halten. Egal, ob wir im Auto sitzen, im Straßenverkehr oder zu Hause sind, einfach den Fokus auf ihn gerichtet halten, in dieser Freude bleiben, ihn feiern, weil das will er, das will Gott. Er will unseren Dank, er will unsere Freude. Also ich lese im Moment viel in den Psalmen gerade, es steht überall, danket ihm, danket ihm, danket ihm, danket ihm und freut euch in ihm. Und das machen wir. Und wir werden jetzt loslegen, wir werden einfach weiter feiern. Lass uns nicht aus dem Feiermodus rausgehen, in dem wir ja heute schon drin waren, wie wir gerade selber gesagt haben. Wir feiern weiter mit diesem Lobpreisteam. Wir loben ihn, wir preisen ihn, wir heben ihn hoch, den allmächtigen Gott, dem wir gehören, der unseren Tag, unser Leben in seiner Hand hält. Wir loben ihn jetzt so richtig am Ende des Tages oder zum Ende des Tages hin. Da stecken wir nochmal alles rein, was wir heute an Freude erleben durften und an Schutz erleben durften. Und wirklich gehen da rein in diesem Bewusstsein, wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen lebendigen Gott, der immer da ist. Und der immer für uns sorgt, auf den wir uns immer verlassen können, der immer seine schützende Hand über uns hält. Und nichts passiert, ohne dass er es zulässt. Nichts. Wir sind in seiner Hand geborgen. Und wenn das kein Grund zu feiern ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, genau. Geben wir auch mal unserem Gott, Jesus Christus und dem Heiligen Geist einen Riesenapplaus heute. Ja, wunderbar. Das freut ihn, wenn man ihn hochhebt und ihm die Ehre gibt. Und jetzt geht's ab in den Lobpreis, dass die Wände wackeln. Unser wunderbares Lobpreis. Ja, die ganze Schöpfung sehnt sich nach den Söhnen der Herrlichkeit. Und diese Söhne der Herrlichkeit sind wir. Und wir leben in einer anderen Welt. Ja, wir leben in einem anderen Reich. Und in diesem Reich ist der Friede, da ist die Freude, wie es Marion gerade gesagt hat. Und da ist die Liebe. Und deshalb sehnt sich die ganze Schöpfung nach dieser Herrlichkeit, nach diesen Söhnen der Herrlichkeit, dass sie jetzt wirklich offenbar werden. Halleluja. There's a sound of revival in the air. Es bricht durch, es bricht durch, es bricht durch. Die jedes Knie beugt sich vor dir. Jedes Knie beugt sich vor dir. Jedes Knie beugt sich vor dir. Jedes Knie beugt sich vor dir. Jedes Knie beugt sich vor dir. Le Dieu, c'est bien. Oh, le Dieu, c'est de sel. Oh, le Dieu, c'est de sel. Oh, le bien de son de sel. Oh, le Dieu, c'est de sel. Oh, Dieu, c'est de sel. Die Wahrheit hat gesiegt. Die Wahrheit hat gesiegt. Und sie bricht durch hin und zum Land. Die Wahrheit bricht durch hin und zum Land. Die Herrlichkeit bricht durch hin und zum Land. Die Herrlichkeit bricht durch hin und zum Land. Ja, danke, Jesus. Ja, danke. In deinem Namen brechen wir durch, Halleluja. Und die Wahrheit erfüllt dieses Land und deine Herrlichkeit erfüllt dieses Land. Und deshalb feiern wir dich, Herr, und wir erheben dich, Herr. Und wir danken dir, Jesus, dass du den Sieg vollbracht hast. Und was du sprichst, das geschieht. Und was wir sprechen, geschieht. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Du sprachst und es war Licht. Du hast die Sterne an den Himmel gesetzt. Deine Liebe brach sich bahn. Hast uns erschaffen, erlöst und versetzt. Du sprachst und es war Licht. Du hast die Sterne an den Himmel gesetzt. Deine Liebe brach sich bahn. Liebe und des Halleluja. Und die Mächte der Finsternis zittern und der Teufel zittert und weicht. Halleluja. Halleluja. Herr, danke, dass deine Herrlichkeit hier ist, Herr. Danke für deine Herrlichkeit. Wir genießen deine Herrlichkeit. Wir baden in deiner Herrlichkeit. Wir lieben deine Herrlichkeit. Wir lieben deine Gegenwart. Und wir fahren wirklich auf jetzt in diese Herrlichkeit hinein. Wir sind ganz oben, ganz oben, ganz oben in dieser deiner Herrlichkeit. Deine Herrlichkeit ist hier. Ich erhebe meine Stimmen in dir. Deine Herrlichkeit ist hier. Ich erhebe Oh. dich an, oh, bet ihn an. Wir beten dich an, unseren Herrn. Oh, wir beten dich an. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Du hast überwunden, du hast überwunden, du sitzt auf dem Thron. Du hast überwunden, du hast überwunden, und wir überwinden bei weitem mit ich bin für immer dein, für immer dein, für immer dein, für immer dein. Ich bin für immer dein, für immer dein, für immer dein, und ich folge dir. Bin für immer dein, bin für immer dein, für immer dein. Folge dir. Oh, la, re, re, la. Chandala, la, la. Oh, re, re, la. Sandala. Chandala, la, la. Die Ströme fließen, Ströme fließen von deinem Thron. Die Ströme fließen, Lebensströme fließen. Sie fließen von deinem Thron. Frisches Lebenswasser, Lebenswasser, frisches Lebenswasser von dir. Frisches Lebenswasser, Lebenswasser, frisches Lebenswasser von dir. Oh, oh. Schwimm in diesem Strom, schwimm in diesem Strom. Oh, weil wir breiten uns aus in diesem Strom. Dieser Strom, Halleluja, ist für uns gemacht und wir sind für diesen Strom gemacht. Und er möchte, dass wir schwimmen, dass wir uns fallen lassen in diesen Strom. Halleluja, danke, Herr, für deinen Strom, diesen goldenen Strom, der aus deinem Thron fließt. Halleluja, der Heilung bringt, der neue Kraft bringt und Frische und Klarheit. Halleluja, danke für diesen Strom der Herrlichkeit. Oh ja, der Klarheit bringt. Danke, Herr. Danke, Herr. Und Frieden. Halleluja. Oh, da ist Frieden, da kommt Frieden. Oh, Halleluja. Wenn du eine extra Portion Frieden brauchst, streck dich aus. Sag, Herr, ich nehme deinen Frieden. Ich nehme deinen Frieden. Herr, wir nehmen heute Abend deinen Frieden. Für unsere Seelen, für unser Körper, deinen Frieden. Herr, du bist der Friedefürst. Halleluja, in dir ist Frieden im Übermaß, im Übermaß. Wir nehmen ihn auf, wir trinken von deinem Frieden, wir essen von deinem Frieden. Halleluja, wir nehmen dich auf, wir nehmen dich auf. Halleluja. Jesus hat gesagt zur Gemeinde in Laodicea in Offenbarung 3, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Halleluja, Herr, wir essen heute. Du wir machen dir die Tür auf. Mach ihm die Tür auf. Halleluja. Und wir essen. Weißt du, das ist das Schönste, mit Jesus zu essen. Weil er gibt uns zu essen. Halleluja, sein Fleisch, sein Blut und die köstlichsten Speisen, sein Frieden, seine Gerechtigkeit, seine Stärke, seine Kraft. Halleluja, seine klare Sicht. Halleluja, danke Herr, ja, wir essen mit dir. Wir lieben diese Gemeinschaft mit dir. Ja, das ist das Schönste, mit dir Gemeinschaft von Herz zu Herz zu haben. Mit dir zu essen. Danke, dass du uns zu essen gibst. Halleluja. Und danke, dass der Tisch gedeckt ist mit den köstlichsten Speisen. Und er sagt, greif zu, mein Kind, greif zu. Nimm, nicht sparsam sein, sondern greif zu und iss, iss. Iss. Es ist wichtig in dieser Zeit. Wir müssen essen. Essen. Er sagt, iss. Iss. Kein, nicht auf Sparflamme. Huh. Nicht nur Zwieback. Sondern iss. Iss. Iss von ihm. Iss von ihm. Herr, wir nehmen diese köstlichen Speisen von dir. Nahrhaft. Also der Herr gibt uns echte Nahrung. Das ist nicht nur so ein Fast Food, ohne Nährwert, sondern der Herr gibt uns richtig, richtig zu essen. Halleluja, Halleluja. Ja, sei nicht abgelenkt, sondern iss wirklich von ihm. Halleluja. Er sagt dann, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Halleluja. Ich danke dir, Herr, dass hier heute Abend Überwinder sind. Überwinder. Überwinder. Hörst du, was du bist? Hörst du, was du bist? Was der Herr zu dir sagt, du bist ein Überwinder. Ein Überwinder. Du bist kein Schlappschwanz, sondern ein Überwinder. Ein mächtiger Überwinder. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Du bist Überwinder. Wir sind Überwinder mit dir. Halleluja. Keine Waschlappen. Halleluja. Sondern mächtige Überwinder. Und er möchte, dass du so von dir denkst und nie mehr anders. Nie mehr anders. Lass dir nichts anderes erzählen von der Finsternis, weil natürlich möchte der Feind nicht, dass du weißt, wer du bist. Weil wenn wir das wissen, ist dein Spiel aus. Je mehr wir das wissen, umso mehr ist dein Spiel aus. Und deshalb gehen wir umso mehr da rein. Wenn du möchtest, dass das Spiel des Teufels aus ist in deinem Leben, dann nimm das, dieses Bewusstsein. Ich bin ein Überwinder. Ich lasse mir nichts anderes mehr erzählen, sondern ich bin ein Überwinder. Ich bin ein Überwinderin und ich sitze mit Jesus auf seinem Thron. Halleluja. Wow. Was für eine Stellung. Danke, Herr, dass du uns in diese Stellung versetzt hast. Halleluja. Auf deinem Thron zu sitzen. Welche Ehre du uns da gibst. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Und wenn du noch was empfangen hast oder gerade empfängst, frag den Herrn. Frag den Herrn. Ich setze den prophetischen Geist frei. Halleluja. Halleluja. Jetzt empfängst du, jetzt schau und empfang jetzt, was der Herr uns sagen möchte. Einzelnen, uns gesamt oder insgesamt hier live oder am Livestream. Aber empfang gerade jetzt, was der Herr speziell für eine Person oder für mehrere hat. Halleluja, wir sind ein prophetisches Volk. Wir hören seine Stimme. Wir sind seine Schafe, seine Söhne und wir hören seine Stimme. Halleluja, danke Herr. Also ich habe gesehen, wie Gott uns bei unserem Namen gerufen hat. Also er hat gesagt, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich sah, wie wir alle vom Gottes Thronraum waren und wie wir so vor ihm gebeugt waren. Und er hat uns neu gekrönt mit der Krone und sie uns neu aufgesetzt. Und dann hat er uns den Mantel neu umgelegt. Und er hat gesagt, du bist mein Sohn der Herrlichkeit. Erheb dich in mir. Und dann hat er uns hochgehoben und hat uns ein Zepter in die Hand gegeben zu regieren. Und er sagt, trau dich, diese Sachen, die ich dir gegeben habe, auszuprobieren. Ich habe dir Autorität gegeben, ich habe dir Gebet gegeben, ich habe dir meinen Namen gegeben, ich habe dir die ganze Fülle meines Himmels gegeben. Und du bist ein Sohn meiner Herrlichkeit. Und als diesen gehst du in die Welt hinein, als diesen gehst du an deinen Arbeitsplatz, an diesem gehst du hier in der Gemeinde, in diesem gehst du in die Straße und du verbreitest den Duft meiner Herrlichkeit. Und er möchte uns in neue Räume des Himmels hineinführen. Da sind offene Portale und da trau dich einfach mit hineinzugehen. Das, was ich heute habe, das habe ich heute Morgen schon empfangen. Und zwar hat Irina gerade gesagt, dass wir Gutes essen und nicht Fast Food. Ja, wir ernähren uns mit dem lebendigen Wort Gottes. Und in den Sprüchen steht, dass Tod und Leben in der Gewalt der Zunge liegen. Und Paulus sagt, dass wir kein leeres Geschwätz aus unserem Munde herauskommen lassen sollen. Und mir ist aufgefallen, dass unsere Gesellschaft immer solche Floskeln hat, die wir ganz schnell übernehmen, ohne dass wir das gar nicht merken oder ohne dass uns das bewusst ist. So zum Beispiel wie, ja, das ist halt so, oder das geht ja gar nicht. Und was zurzeit so Mode ist, ist, das kommt gleich wieder. Was ganz wichtig. Das gibt's nicht echt. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Das ist das Schlagwort. Und mir ist bewusst geworden, dass ich das auch mache. Und da habe ich gedacht, das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Ich bin eine Tochter Gottes. Und wir sind Könige und Priester. Und da passt diese Floskel einfach nicht zu uns. Keine Ahnung. Nein, wir haben Ahnung von allem. Wir sind diejenigen, die eine Ahnung haben und nicht diejenigen, die keine Ahnung haben. Und das wollte ich einfach uns so mitgeben, weil ich denke, dass es nicht nur mich betrifft, weil wir da so in einem Mainstream drin sind, ohne das gar nicht zu merken. Okay. Halleluja, wir haben die Weisheit Gottes. Ist besser als keine Ahnung. Sie ist in uns. Halleluja. Ich hatte den Eindruck, dass eine Frau entweder live hier ist oder über Livestream zuschaut und du hast ein Myom in deinem Unterleib und machst dir große Sorgen darüber. Ist da jemand live hier oder ist es über Livestream? Jemand ein Myom im Unterleib und du machst dir Sorgen darüber. Also es ist so, dass du dir Sorgen darüber machst. Okay, niemand live, also dann ist jemand über Livestream, die zuschaut. Und ich glaube, dass Gott zu dir sagt, mach dir keine Sorgen. Dieses Myom wird nicht weiter wachsen, es wird sich erledigen, die Sorge wird sich erledigen, fürchte dich nicht, Gott ist in Kontrolle, er hat's gemacht, er macht es, du musst dir keine Sorgen machen, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wer hatte noch was? Spuck es aus. Eine Person hatte noch was, weil ich auf jeden Fall, okay? Es gibt doch diese großen Mammutbäume, die gewaltig groß sind und diese Wurzeln auch tief in der Erde haben. Und ich habe so bekommen, weil diese Mammutbäume, denn ihre Rinde, die ist so, wenn da das Feuer kommt oder Gefahr, dann schützt diese Rinde diese Bäume. Und ich habe dann vom Papa bekommen, dass wir sind so wie diese Mammutbäume, gewaltig groß, tief in ihm gewurzelt. Und diese Rinde, das ist bei uns das Blut Gottes, das, was um uns rum ist. Und wir haben den vollen Schutz vom Papa. Und wir sollen das nie vergessen, dass wir mächtige Giganten sind, genau, und vom Papa geschützt. Ja, Mammutbäume. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein richtiger Mammutbaum. Ja. Da fahren teilweise Busse durch. Habt ihr das schon mal gesehen? Es gibt in, ich glaube, in Kanada einen Baum auf jeden Fall. Da fährt kein Reisebus durch den Baum durchfahren. Powerful. Halleluja. Halleluja. Hatte noch jemand was, das du loswerden musst noch? Weil du weißt, boah, das muss noch raus. Okay? Von Epheser 5: Geht liebevoll miteinander um, umso wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben, und dies war für Gott wie ein wohlriechendes Opfer, an dem er Freude hat. Das machen wir, Halleluja. Wir sind voll mit seiner Liebe und die geben wir einander weiter. Ist doch so schön. Ich meine, überleg mal, wie toll das ist, wir können uns hier in einem freien Land treffen, Gemeinschaft miteinander haben, wir nicht verfolgt. Schau dir Nordkorea zum Beispiel an. Welche Stärkung, wenn wir zusammenkommen, wenn einer was für den anderen hat, wir aufgebaut werden im Lobpreis, ihn anbeten können zusammen, das Wort uns aufbaut. Das ist doch so stark. Wie sind wir privilegiert? Halleluja. Danke, Jesus. Wir preisen dich und wir loben dich und wir rühmen deinen Namen. Halleluja. Und jetzt gibt uns, wunderbare Astrid, das Wort. Halleluja. Wuhu! Schon wieder ein Grund zur Freude. Gott ist gut. Gott ist gut. Weißt du, da gibt es einfach nichts dran zu rütteln. Seine Gegenwart ist da. Seine Gegenwart ist da, weißt du. Und ich liebe es, mich in seine Gegenwart hineinfallen zu lassen. Weil da ist doch alles gut. Da ist jeder Umstand, alles, was im Äußeren ist, erscheint weg, wie wenn es gar nicht gibt. Aber ich sag dir, der Umstand ist da, aber deine Heimat ist der Himmel. Du darfst dich fallen lassen. Weißt du, loslassen, loslassen von all dem, was dich bedrängen will. Du darfst vertrauen und dich freuen. Weil das ist ja ganz logisch, wenn du vertraust, dann kannst du dich auch freuen, weil du losgelassen hast, weil du nicht mehr kämpfen musst, weil du nicht mehr alles festhalten musst, weil du nicht mehr alles kontrollieren musst, sondern weil du einfach vertrauen darfst. Ich habe es heute Morgen wieder gelesen. Wie oft habe ich das schon gelesen? Und jedes Mal trifft es mich ganz neu. Vertrau auf dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Oh, ich glaube, das können wir nicht genug oft hören. Ja? Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Weißt du, mit unserem ganzen Sein, unser Herz, ja, im Herz entspringt ja die Quelle des Lebens, unser Herz, das wir reinhalten sollen. Und mit diesem Herz sollen wir vertrauen. Mit dem ganzen Herz, nicht nur halb, mal ja, mal nein, soll ich nicht, sondern mit ganzem Herzen und nicht auf unseren Verstand stützen, der doch immer so schlau ist und immer alles besser weiß und für alles sozusagen eine Lösung hat. Und wenn er keine Lösung hat, dann rotiert er und dann musst du denken und denken und denken. Wie viel einfacher ist es, sich fallen zu lassen und dem Herrn zu vertrauen, mit ganzem Herzen. Weißt du, dann ebnet er all deine Wege. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Wenn dein Herz ausgerichtet ist auf ihn, weißt du, dann erkennst du ihn. Das ist ja die logische Folge. Auf das, was ich schaue, bin ich ausgerichtet. Und wenn ich auf den Herrn ausgerichtet bin, auf unseren wunderbaren Jesus, auf diesen wunderbaren Vater, auf den herrlichen Heiligen Geist, weißt du, dann erkennst du ihn. dann erkennst du ihn. Dann erkennst du, was er für Pläne hat für dich. Dann erkennst du, was er durch dich tun möchte. Und dann ist es einfach, in seinen Pfaden zu gehen. Und dann wird es leicht. Egal, wie es stürmt, egal, wie es donnert, egal, wie es blitzt, es wird leicht. Weil du oben gehst, du gehst auf goldenen Straßen. Du gehst dort, wo es keine Steine gibt, die dir den Weg versperren wollen, wo es keine Schluchten gibt, die dir sagen, es ist ausweglos. Sondern du gehst auf goldenen Straßen, wo alles geebnet ist, wo alles glatt ist, wo alles vorbereitet ist. Ist das nicht gut? Weißt du, das ist ein Grund zum Freuen. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist einfach so gut. Gott ist gut. Da gibt's nichts Falsches in ihm. Sein Wort ist wahr. Und das können wir nicht genug hören. Und deswegen ist es so wichtig, weißt du, es fliegt so viel in der Luft rum, auch gerade in dieser Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ausgerichtet sind, dass wir mit ganzem Herzen Gott vertrauen, dass wir nicht durcheinander gebracht werden können, dass wir uns mit Gott beschäftigen, dass wir uns mit der Wahrheit beschäftigen, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen, dass wir loslassen von allem, was uns beschweren will. Das ist so wichtig. Ausgerichtet. Weißt du, ausgerichtet. Die Armee ist ausgerichtet. Da läuft vorne der Anführer, das ist Jesus, und die Armee geht hinten rein. So. So. Die guckt nicht links und denkt, ach, da wär's auch schön, oder rechts, sondern sie geht dem Anführer hinten rein. Und so geht mir Jesus hinten rein, dem Anfänger und Vollender. Wir schauen auf Jesus und wir lassen uns nicht rausbringen. Wir gehen und gehen und gehen. Wir überwinden, wir siegen, wir überwinden, wir siegen, wir nehmen Land ein. Weißt du, das ist dein Leben, ein Sieger zu sein, ein Überwinder zu sein, Land einzunehmen, im Sieg zu stehen, im Triumphzug Jesu Christi zu stehen. Das ist dein Leben. Das ist dein Leben, ein Leben im Vertrauen, ein Leben aus Glauben. Und was Besseres gibt es einfach nicht. Da kannst du gucken, wo du willst. Dieses Leben gibt es nur bei Jesus, in Gott. Und das ist dein Leben. Du bist so eine starke Tochter Gottes, so ein starker Sohn Gottes. Und so gehst du vorwärts. An jedem Tag, in jeder Stunde, sogar in jeder Sekunde. 24 Stunden lang. Amen. Ja. Nicht drauf? Ja. Genau, so gehst du voran. Genau, als diese Armee. Und ich hatte heute so die Stelle aus 1. Samuel 16, Vers 7, die kennen wir wahrscheinlich alle. Im zweiten Teil heißt es da, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Herr sieht auf das, was vor, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Das ist ja in der Geschichte dahinter ist ja, dass Samuel zu Davids Familie kommt und den neuen König segnen soll und er weiß noch nicht genau, wer es ist. Und der Isai, der Vater von David, bringt erstmal seine ganzen anderen Söhne. Ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwie David gedacht, ja, der wird wahrscheinlich eh gar nicht zur Auswahl stehen, keine Ahnung. Und Gott sagt, nee, die sind es alle nicht. Und da waren richtig Muskelprotzen, richtig starke Leute drunter. Hat Samuel schon gedacht, ah, die sehen doch echt gut aus. Aber Gott sagt, nee, weißt du, ich sehe auf das Herz dahinter und das hat nicht nur Samuel scheinbar nicht gesehen, sondern der Vater wusste ja, mein Sohn ist da noch die Schafe hüten, aber hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass der in Frage käme. Das heißt, ich weiß nicht, ob der jetzt noch im Äußeren sah, David wahrscheinlich auch gar nicht so aus, als würde er in Frage kommen. Und als dann aber, wenn du es später siehst du, dass Gott ja auch wirklich recht gehabt hat, weil ich meine, irgendwann später kommt es dann mit David und Goliath Und da haben alle die Hosen voll. Und irgendwie nur David ist derjenige, der sagt, hey, wer ist denn das überhaupt? Unser Gott ist doch viel größer. Und da waren ja seine eigenen Brüder, waren da ja dabei, die waren da als Krieger eingesetzt, aber haben sich auch nichts getraut. Und es ist einfach, weißt du, es ist einfach so, dass es Gott geht es wirklich ums Herz, weil wenn du es dann auch siehst später, das ist das, was den Unterschied macht. Es sieht oft so aus, weißt du, wenn du die Leute hast, die nach außen top aussehen, alles haben, und dann denkst du selber, ja, okay, kann ich ja alles nicht vorweisen vielleicht. Aber weißt du, wenn es bei denen im Herzen nicht stimmt und bei dir stimmt, dann kann Gott dich viel mehr benutzen. Weißt du, es ist, habe ich jetzt gehört, glaube ich, bei, wenn die diese Filme machen, wo dann diese männlichen Stars dann mit, wo man die ganzen Muskeln sieht und das alles, was die machen, damit man das halt alles sieht, weil die sehen normalerweise auch nicht ganz so aus, ist, dass die ein paar Tage lang dehydrieren, weißt du, dann trinken die nichts und so und essen wahrscheinlich auch weniger, damit einfach alles andere, was da Platz einnehmen könnte, weg ist und man nur die Muskeln sieht. Und wenn du das ja aber mal, kam mir vorhin im Lobpreis, wenn du das mal weiterdenkst, heißt das ja eigentlich, wenn jetzt wirklich die es drum gingen und sagen, ja, du musst jetzt kämpfen und die sind in dem Zustand, die haben ja nichts gegessen, die haben ja gar keine Energie. Und weißt du, genauso ist es, wenn keine Substanz dahinter ist, wenn du einfach nur das Äußere hast, aber nicht das dahinter, weißt du, das was hier Jesus dann sagt, dieses lebendige Wasser, was du ja wirklich brauchst und dann siehst du vielleicht nach außen hin nicht nach dem aus, der alles hinbekommt, aber dann ist es in dir und dann kommt es einfach auch hervor. Und was dann natürlich auch oft dazu kommt oder was ich, ist dann, weißt du, das ist ja nicht nur so, dass irgendwelche Menschen in der Welt das nicht vielleicht gleich sehen, manchmal sind es vielleicht sogar Geschwister oder enge Vertraute, die das vielleicht auch nicht sehen können, die auch denken, okay, der auch eher aufs Äußere schauen und oder sogar wir in unseren eigenen Gedanken oder die vielleicht auch nicht immer von uns kommen, weil ich meine, es heißt ja, in der Offenbarung heißt es ja, vom Teufel wird der Verkläger der Brüder genannt und das ist wirklich, wer der Teufel ist, weißt du, der verklagt immer nur, der sagt immer nur, ja, guck mal, das hast du nicht richtig, das hast du nicht richtig. Und das Interessante ist, selbst wenn das stimmt, ist es einfach, ist es trotzdem nicht Gottes Stimme, die spricht. Weißt du, selbst wenn die Anklagepunkte richtig wären, redet Gott trotzdem nicht so, sieht Gott trotzdem das nicht so. Weil, ich habe es mir jetzt auch so, wenn du es dir mal überlegst, ich meine, Gott ist ja unser Vater, wir sind ja sehr Familie. Und weißt du, wenn du mal so Familien auch in der Welt anschaust, wenn da irgendwer herkommt zum Familienvater und sagt, hey, was dein Sohn da angestellt hat, was dein Kind da gemacht hat, dann geht er nicht drauf ein, ja, vielleicht hast du einen Punkt, oder dann geht er ja, wer bist denn du überhaupt, geh doch weg, guck nach deinen eigenen Kindern, weißt du, so in die Richtung. Und auch zu Recht, weil ich meine, es, weißt du, so ist Gott ja auch, weil so, wenn du zu Gottes Kindern kommst, dann sagt er nicht, ja, vielleicht hast du einen Punkt, muss ich mal gucken, sondern er sagt, ja, ich kümmere mich um meinen und so, weißt du, deswegen, wenn der Verkläger der Brüder zu dir kommt, also wenn der Teufel zu dir kommt und sagt, ja, da hast du wieder Mist gebaut, da hast du wieder was Falsches gesagt oder so, dann geh gar nicht drauf ein, weißt du, hör gar nicht, weil Gott ignoriert das auch, weißt du, Gott hört da nicht zu, weißt du, das hast du irgendwo in der Bibel auch manchmal gesehen, weißt du, bei Hiob, da hat Gott immer gesagt, hey, guck dir den Hiob an, guck mal, der macht alles richtig, so in die Richtung, so heißt es am Anfang. Und der Teufel sagt immer, ja gut, wenn das und das und das nicht wäre, aber weißt du, wir sind Gott sei Dank nicht Hiob, wir müssen nicht durch das, durch was er musste, aber weißt du, auch wenn, selbst wenn wir Fehler machen, dann ist es nämlich bei uns auch so, wenn jetzt Gott drauf eingehen würde, was der Teufel sagt, aber macht er nicht mehr, weil das ist auch interessant, in der Offenbarung heißt es, der hinabgeworfen ist, der Verkläger der Brüder, der Tag und Nacht verklagt hat, weißt du, der ist rausgeschmissen, weißt du, der steht nicht im Gerichtssaal und verklagt, sondern der steht irgendwo in der Pampa und krölt rum, also, aber weißt du, selbst wenn Gott drauf eingehen würde, dann müsste er einfach nur aufs Kreuz gucken und sagen, wovon redest du, weißt du, es gibt keine Anklage mehr, weißt du, und deswegen, weißt du, verklag dich nicht selbst, lass das einfach echt nicht zu, lass diese Stimmen nicht zu, die das sagen, und weißt du, jetzt sagst du, ja, okay, aber wenn ich mal falsch unterwegs bin, wenn ich mal irgendwie was falsch mache, muss ich ja korrigieren, aber weißt du, diese verklagende Stimme korrigiert nicht, die will dich nur anklagen, weißt du, wenn du es mal merkst, weißt du, der Heilige Geist, der korrigiert auch, aber der kommt nie mit diesem, was hast du da wieder für einen Unsinn gemacht, sondern der kommt, hey, das bist doch gar nicht du, das ist doch gar nicht das, wie ich dich geschaffen habe, leg es einfach ab. Deswegen, lass einfach, weißt du, diese anklagende Stimme, so richtig das manchmal im Faktischen vielleicht auch sein mag, die ist nie von Gott und die ist auch nie im Geist der Wahrheit. Genau, ich habe mal, jetzt auch eine lustige Geschichte zu, ist manchmal in diesen Geschichten von Donald Duck, sind manchmal ganz lustige, kann man lustige Sachen raussehen. Und da gab es eine coole Geschichte, da war irgendwie, der hat dann, Donald Duck ist ja immer die Geschichte, der hat irgendwie, entweder wird er oft gefeuert oder irgendwie hat er seine Jobs, das klappt immer nicht so ganz. Und dann war er an einer Stelle, wo er gearbeitet hat, das hat ihm auch richtig Spaß gemacht und er wollte da dann auch Mitarbeiter des Monats werden, das war so sein Ziel, einfach die Auszeichnung und so. Und hat dann, aber er hat einfach so eine richtige Liebe für, also der war irgendwie Imbissverkäufer da für Kinder hat er Kinder Schokolade und so verkauft. Aber der war immer auch so richtig in der Liebe und er hat ihn dann immer richtig die Schalen richtig voll gemacht, immer zum Überlaufen, alles voll gemacht. Und die Kinder haben es mega gefreut, aber es war dann halt, ist dann viel umgefallen und auf dem Boden und alles zugetreckt und so weiter. Also ist immer viel, viel schief gegangen, wie er halt ein bisschen tollpatschig auch ist. Und er hat dann immer gesehen, wie sein Chef so im Hintergrund mit so einem Notizblock hat sich immer alles aufgezeichnet und er dachte, oh Gott, das kann ich mir abschminken mit Mitarbeiter des Monats, der schreibt die ganze Zeit auf und was der da wieder aufschreibt, was er da wieder aufnimmt. Und am Ende ist dann, kommt dann raus, wer Mitarbeiter des Monats ist und Überraschung, es wird Donald Duck. Und dann geht er irgendwie ganz, ganz perplex zu seinem Chef und so, ja, sie haben ja da aufgeschrieben und so weiter. Und der Chef sagt einfach nur, ja, ich habe aufgeschrieben, guck mal, was ich mir notiert habe. So, und dann, ja, fleißig, herzlich, liebend und so weiter. Einfach die ganzen positiven Aspekte, die er rausgesehen hat. Und weißt du, so ist es mit Gott. Weißt du, wir denken manchmal, ja, es gibt ja dieses, der Herr sieht alles. Weißt du, so dieses, weißt du, und ja, er sieht's, aber weißt du, er guckt nicht so. Er guckt nicht kritisch vom Himmel runter und was wir wieder anstellen oder so, sondern er guckt, ah, guck mal, da hat er die Liebe gehabt. Da hat er sich nicht irgendwie war er dem herzlich gegenüber, hat dem geholfen. Und auch selbst wenn wir in dem, was wir dann tun, trotzdem Fehler machen. Er sieht das Herz dahinter. Er hat es bei David gesehen und er sieht auch bei uns das Herz. Und deswegen, weißt du, wenn wir mal Fehler machen, ist er dann auch schnell zu vergeben, weil es ist ja auch bereits alles bezahlt. Und was dann auch echt noch, wenn so Dinge aufkommen oder wenn auch so Anklagepunkte von anderen oder so kommen, ist auch immer wichtig, oder ungerechte Behandlung oder so, ist immer wichtig, dass man auch dann keine Bitterkeit reinlässt. Weißt du, dass man einfach keinen Anstoß nimmt und das Herz reinhält, weil wir kennen ja aus den Sprüchen 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Weißt du, aus deinem Herz kommt die Quelle des Lebens, da kommt alles hervor. Das heißt, es ist echt wichtig, dass du da auch dich reinhältst und einfach das bewahrst. Und was ich so auch gemerkt habe, ist so, wenn du so Bitterkeit oder so Dinge einfach zulässt, selbst wenn du dich da berechtigt oder sonst was fühlst, weißt du, es nimmt dir einfach auch den Fokus. Es lenkt dich von dem Ganzen ab. Da gibt es so eine Geschichte von einem, der war, überspringe ich. Aber was ich so gemerkt habe, es gibt einfach, weißt du, Bitterkeit in, auch jetzt in der Welt, weißt du, mit allem, was passiert, irgendwelche Beschränkungen, dass die immer noch nicht da aufgehebt werden. Oder muss man sich jetzt impfen, soll ich nicht, ist das überhaupt fair, eine Impfpflicht, ist das gut, ist das, weißt du, oder auch in deinem persönlichen Umfeld, jetzt hat der mir das gesagt und der mir dieses, weißt du, es will dich nur ablenken, weißt du, es will dich nur davon wegbringen, wirklich Jesus nachzufolgen, wirklich den ganzen Weg zu gehen, weißt du. Und deswegen, weißt du, mit all so Sachen, bring es einfach vor den Herrn, frag ihn, soll ich mich impfen, frag ihn, wie soll ich mit dem und dem umgehen, frag ihn, wie soll ich, was hat der gesagt, wie soll ich das auffassen? Und dann, weißt du, dann leg's ab und lass dein Herz rein. Weißt du, lass nicht diese Bitterkeit zu, lass nicht diese Spaltung zu und geh einfach da, wo der Herr dich haben will. Amen. Ja, der Herr sieht alles. So ist es. Kannst du sagen, der Herr sieht alles. Oder du kannst sagen, Halleluja, der Herr sieht alles. Er sieht alles. Oh, das ist so stark. Er ist immer da. Weißt du, wir sind eins mit Jesus. Wir sind eins mit Jesus. Wir sitzen auf dem Thron neben Gott. Lass uns da wirklich uns dessen immer mehr bewusst werden, wo wir wirklich sind. Dass wir wirklich einfach mit unseren Beinen hier auf dieser Erde rumgehen und die Dinge tun, die Jesus getan hat vorher. Aber wir sind im Himmel. Er sieht alles. Er hat uns immer im Blick. Ich habe ja vorhin gesagt, ich lese im Moment gerne so die Psalmen. Und die Überschrift von Psalm 73 in der Guten Nachricht heißt: Gott, ich gehöre dir. Gott, ich gehöre dir. Wenn du das sagen kannst, sag mal: Gott, ich gehöre dir. Ja, auch hier am Livestream. Wir gehören Gott. Wir sind eins mit ihm. Wir sind eins mit Jesus. Wenn wir eins mit Jesus sind, Jesus ist eins mit Gott, dann sind wir durch Jesus, in Gott. Wir gehören ihm. Wir müssen uns das mehr und mehr und mehr wirklich bewusst werden. Essen. Wirklich es immer zu uns nehmen. Nicht in so kleinen Nachtischportionen, sondern mal so richtig so ein dickes Steak. So richtig eins, was auf dem Teller ist. Wir gehören Gott. Wir gehören überhaupt nicht mehr uns selbst. Das ist so entspannend, so befreiend. Heute fiel mir ein, ich habe das ja schon mal erzählt, vor vielen Jahrzehnten kann ich inzwischen sagen, als mein Herz versagt hat. Da war ich 3 Monate vorher, glaube ich, bei Freunden, Christen, also wirklich bewussten Christen. Und die Frau hat mir Psalm 27 vorgelesen. Ich habe damals gedacht, boah, interessant. Aber ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukam. Ich hatte eine Lungenentzündung, aber wie das später ausgehen würde, das wusste ich ja gar nicht. Die Lungenentzündung war abgeheilt. Und dann Jahre später habe ich in Psalm 27 diesen Text gefunden: Doch ich weiß, ich muss nicht hinab zu den Toten. Ich darf weiterleben, um deine Güte zu sehen. Dann dachte ich, ist ja echt Wahnsinn. Gott hatte mir das eigentlich schon vorher gesagt. Dieses maximal 3 Tage werden sie noch leben. Ich meine, das hat mich nicht tangiert damals. Nicht sehr, sagen wir mal so. Aber ist nicht erschreckt oder so. Aber Gott hatte mir ja schon vorher gesagt, dass ich weiterleben werde, um seine Güte zu sehen. Ich hatte das nur nicht verstanden. Wir sollten uns immer tiefer wirklich mit ihm beschäftigen, mit seinem Wort, mit dem, was er uns sagen möchte. Dass wir das wirklich kauen und essen und verinnerlichen. Dass wir wirklich einfach aus seinem Wort leben. Weil das ist die Wahrheit, das ist die Richtschnur. Und dann kann dieser Ankläger kommen und kann sonst was in der Gegend rumschreien. Also erstens mal, Jesus und Gott hören sowieso nicht hin. Weil Jesus sagt, Vater, das stimmt nicht, der gehört zu mir. Vater, das stimmt nicht, der gehört zu mir. Und weißt du, Satan pustert sich halt auf, wie so ein Huhn. Aber er weiß ja, dass er verloren hat. Und mit seinen Lügen kann er ja nun auch nicht mehr wirklich viel landen. Wenn wir wissen, weißt du, wenn du weißt, ich gehöre Gott. Ich gehöre Gott. Er ist mein Vater. Dann kannst du auch wie David sagen, was will denn dieser unbeschnittene Philister, der diesen Gott Jakobs oder Israels, weiß ich jetzt nicht mehr, beleidigt oder angreifen will. Dann bist du mutig und kühn und lässt dir solche Dinge nicht mehr gefallen. Und dann gehst du auch nicht in den Verstand zurück, wie Astrid den Text vorhin hatte, aus Sprüche. Du gehst nicht mehr in den Verstand. Und wenn es ist, wenn du reingehst, dann switchst du ganz schnell um. Weil es ist einfach ein Automatismus mit der Zeit. Er lebt ja in dir. Der Heilige Geist erinnert dich ja sofort. Und zwar immer schneller, je tiefer du wirklich in dieses Bewusstsein reingekommen bist und reinkommst. Ich gehöre Gott. Ich gehöre niemand anderen. Ich gehöre Gott. Jeder Einzelne, auch wenn du verheiratet bist, du gehörst nicht deinem Partner, du gehörst Gott. Sei dankbar für deinen Partner. Ihr seid eins, aber gehören tust du Gott. Das ist so stark. Das ist so stark. Weißt du, Joshua hatte vorhin auch was gesagt, mit, dass Gott einfach rumguckt. Und dann hatte ich nämlich den Text auch, der steht in Jesaja oder Jeremia. Ich habe ihn vorhin nicht gefunden, also ich habe durchgeguckt, aber nicht zu intensiv. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um denen Gutes zu tun, deren Herz auf ihn ausgerichtet ist. Richte dein Herz auf Gott aus. Weißt du, Jesus und du, ihr seid eins. Wir sind eins. Wir sind in Christus, in Jesus. Wir können eigentlich gar nicht anders, als Gott anzuschauen. Wir sind da, wir leben da. Wir sind wie Jesus. Wir sind aus der gleichen Substanz geboren, wie Gott ist. Wir sind Liebe, wir sind aus ihm neu geschaffen. 2. Korinther 5, 17, falls du nicht weißt, wo das steht. Merk es dir und vergiss es nicht wieder. Du bist aus Gott geschaffen. Du bist aus seiner Substanz. Du gehörst ihm. Du bist sein Eigentum. Weißt du, dieser allmächtige, wunderbare Vater, dieser, manchmal, ich weiß einfach manchmal nicht mehr, wie ich ihn noch nennen soll. Es ist so gewaltig zu erkennen, dass du bist ja überhaupt nie alleine. Du bist nie verlassen. Es gibt Situationen im Leben, wo du denkst, also das geht jetzt gar nicht mehr und jetzt hat er mich verlassen. Vielleicht kennst du diese Situation. Und wenn du gerade in einer solchen Situation bist, ich sag dir, Gott hat dich nicht verlassen. Er kann dich nicht verlassen. Er kann dich nicht verlassen. Du bist sein Kind. Er kann dich nicht verlassen. Mach dir das bewusst immer wieder neu. Jeden Tag neu. Wirklich. Lerne da drin zu leben. Was würde Jesus jetzt machen? Wie würde Gott jetzt reagieren? Was würde jetzt Gott sagen? Fang an nachzulesen im Wort. Google, wenn du irgendeinen Text im Kopf hast und nicht weißt, wo der steht, das passiert mir sehr oft, dann google ich und dann finde ich den Text. Und dann meditier drüber. Verinnerliche es. Mach es dir bewusst. Du gehörst Gott. Du gehörst Jesus Christus. Der Heilige Geist lebt in dir. Er gibt die Gedanken Gottes deinem Geist weiter. Weißt du, er ist dein Lehrer, er ist dein Führer. Du bist geführt. Du musst nicht mal deine eigenen Gedanken denken. Setz dich einfach hin, mach eine kleine Pause und sag, Heiliger Geist, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt machen soll. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt dran ist. Aber dann höre zu und dann handle entsprechend. Er wird es dir sagen. Gott, weißt du, du gehörst Gott. Er sagt nicht, ja, das war's, jetzt sieh mal zu. Das sagt er nicht. Er ist Liebe. Niemals würde er die in Stich lassen, die er liebt und geschaffen und die ihn lieben. Niemals. Er ist dein Schutz. Wo immer du bist, was immer du tust, er ist deine Kraft, deine Burg, er ist deine Festung. Er ist derjenige, der dich um dich kümmert. Er ist dein Vater. Er ist dein liebender Vater. Ja, dieses liebende Vater, das hört man wirklich so oft. Und inzwischen kann ich sagen, weißt du, ich hatte das früher auch, das Problem. Ich hatte keinen Vater, der mich geliebt hat auf der Erde. Aber lass es doch mal hinter dir. Schau doch mal einfach dahin ins Wort. Schau doch mal, wer Gott ist für dich. Schau doch mal, was er tut. Schau doch mal, wie er sich um dich kümmert. Weißt du, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde ununterbrochen. Er guckt. Kann ich dem heute helfen oder dem? Oder wer möchte heute meine Hilfe haben? Und wenn er das sieht, oh ja, da ist jemand, er hilft so gerne. Er hilft so gerne. Und genau so leben wir und immer intensiver und immer tiefer. Wir schauen auf ihn und immer weniger auf die Umstände und wir lassen uns nicht ängstigen, weil Angst ist nicht von Gott. 1. Johannes 4, Vers 4, ich habe euch nicht einen Geist der Angst gegeben. Lies es dir durch, verinnerlich es, kau es und schluck es nicht gleich runter, kau es, bis es wirklich in deinem Mund süß wie Honig geworden ist. Das ganze Wort Gottes. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory divine, of salvation, portions of God, born of His Spirit, washing His blood. This is my story, this is my soul. Praise is my Savior, all the day long. This is your story, this shall be your song. Praise Him, your Savior, all the day long. This is our story, this is our soul. Praise Him, our Savior, all the day long. This is our story, this is our soul. Just praise Him, our Savior, all the day long. Hat unsere Geschichte geendet. Wir sind zwar nach dem Fleisch Kameruner, Deutsch, Österreicher, Schweizer, Franzosen, aber nach dem Geist sind wir Sohn Gottes. Das ist unsere Geschichte. Ihn preisen unser Leben lang. Dafür sind wir geboren. Und diese neue Schöpfung, von der wir sprechen, wer wir sind, haben ein Alleinstehungsmerkmal, die Freude. Und am Sonntag, als der Pastor Georg davon predigte, sagte der Herr zu mir, die Freude ist ein seriöses Geschäft im Reich Gottes. Ja. Halleluja. Halleluja. Ja. Im Römerbrief Kapitel 1, Vers 4 sagte der Apostel Paulus, dass Jesus nach dem Fleisch von dem Samen David kommt, aber er wurde erwiesen als Sohn Gottes in Kraft des Heiligen Geistes. Deine Sohnschaft wird erwiesen in Kraft des Heiligen Geistes und dafür wie Mama Marion sagte, er wird bestimmte Umstände kreieren, um dich genau als Sohn Gottes zu erweisen. Und das sind Umstände, die menschlich unerträgbar sind, unerträglich sind. Kein Mensch kann durch diese Umstände gehen. Aber genau deswegen will er diese Umstände vorbereiten, um den Menschen zu erweisen, dass du der Sohn Gottes bist, im Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen sagte Jakobus, meine Brüder, meine Liebe, achtet, dass er euch immer freut. Denn ihr wisst, dass das ist die Bewährung, euer Glauben, damit ihr ausharrt im Herrn, damit ihr vollkommen werdet. Er hat das so vorbereitet, aber ihr müsst erkennen, dass er das so genau gestaltet hat, weil er dich und mich erweisen als Sohn Gottes möchte. Darum geht es. Wenn du ein Ingenieur bist und du genau bist wie ein deutscher Ingenieur, es gibt keinen Unterschied. Er hat die gleiche Uni besucht. Er wird Umstände in deinem Leben vorbereiten, sodass der andere, der die gleiche Ausbildung gemacht hat, dich anschaut und sagt, du, was stimmt nicht? Warum bist du so kreativ? Warum hast du immer gute Laune? Warum bist du immer so gut drauf? Er wird bestimmte Umstände vorbereiten, damit du und ich als Sohn Gottes erweisen werden. Er sagte das zu Jesus. Er wurde als Sohn Gottes erweisen in Kraft des Geistes durch die Auferstehung. Das war der Beweis, dass er Sohn Gottes ist. Alles andere, was er gemacht hat, vielleicht könnten ein paar andere Menschen, kleine Wunder, vielleicht keine Auferstehung, aber andere Wunder machen können. Aber die Auferstehung war der Beweis, der ungültige Beweis, dass der Sohn Gottes ist. Ich habe Dinge erlebt in meinem Leben, wo kein Mensch sich vorstellen könnte, dass ich lachen konnte. Und mein Bruder ist selber Arzt. Er hat mich hier in Deutschland empfangen und er hat gesehen, wie ich gelitten habe. Aber er hat mich nie weinen gesehen. Ich habe mich immer freuen können, weil ich immer wieder erkannt habe, in den Umständen, was der Herr in mir machen wollte. Ich habe eine Praktikumsstelle bei euch empfangen, angenommen als ein Geschenk. Aber ich hatte mich gefragt, Herr, ich habe studiert. Warum soll ich das machen? Und er sagte zu mir, ich mag dich vollkommen. In deinem Verhalten, in deine innere Haltung, in deine Art und Weise, dich zu verhalten. Weil der Größte im Reich Gottes ist derjenige, der dient. Ich habe erkannt in diesen Umständen, Mama Marion, der Weg Gottes. Unser Pastor spricht immer von der Herrlichkeit Weg. Das ist gleichzustellen mit der Weisheit Gottes. Ich habe die Weisheit Gottes erkannt in diesen Umständen. Wie Joshua gesagt hat, wir beurteilen nicht nach den Augen. Ich habe nicht gesehen und gesagt, das ist doch scheiße. Entschuldigung für das Wort. Ich habe seine Weisheit erkannt. Ich habe erkannt, dass er wollte mich züchtigen. Er wollte irgendwas in mir machen. Ich habe das erkennen können. Und deswegen hat er mich durchgebracht, ohne dass ich weinen sollte. Ich habe immer gelacht. Also wenn der Pastor sagt, lass uns freuen, das ist immer wieder auf die Grundlage dieser Weisheit. Viele von uns gehen durch Umstände. Sie mangeln an Weisheit und sie fragen nicht. Deswegen können sie nicht lachen. Wenn du bestimmte Umstände hast, frag mal, ich brauche deine Weisheit. Das Wissen hat eine informative Funktion. Es gibt dir ein paar Informationen, aber die Weisheit hat eine Wegweisungsfunktion. Es gibt dir, wie du damit umgehen kannst, was der Herr dir dadurch beibringen möchte. Also wenn du durch bestimmte Umstände gehst und du diese Ermutigung hörst, frag mal nach der Weisheit Gottes. Und er wird dir genau zeigen, warum du durch diese Umstände gehen musst. Und sobald du das siehst, kannst du dich freuen. Und die anderen, die wissen genau, dass kein Deutscher lachen kann in diesen Umständen. Kein Afrikaner sogar. oder Kameruner kann unter diese Umstände leiden. Das ist nicht menschlich. Dann sagen sie, du hast ihm was erkannt. Und deswegen sagte Jakobus, Jakobus Kapitel 1, Vers 2, meine Brüder, freut ihr alle Zeit. Denn ihr wisst, es gibt ein Wissen, es gibt eine Erkenntnis. Ihr wisst, dass dadurch euer Glauben bestärkt wird, damit ihr verkommen wird. Und ich sage immer, es gibt sehr viele, sehr wenige Dinge, die mich in Schwierigkeiten bringen können. Weil ich habe Dinge erlebt und seine Hand gesehen, wo du musst sehr viele Dinge machen, um mich aus der Nummer zu bringen. Ich wollte jemanden heute ermutigen. Nimm mal Abstand von deinen Umständen. Und frag mal nach Erkenntnis. Das ist wie ein Licht. Er gibt dir ein Licht, damit du besser einschätzen kannst. Und er zeigt dir den Weg. Deswegen kannst du dich freuen. Du bist doch nicht verrückt. Du hast irgendwas erkannt. Deswegen lachst du. Deswegen freust du dich. Was die anderen nicht erkannt haben. Wir sehen Söhne Gottes in Kraft der Heilige Geist. Er erweist uns als Söhne Gottes zu der Herrlichkeit des Vaters. Ihr seid geliebt und gesegnet. Amen. Amen. Amen. Also Gott leitet uns, er führt uns, ja. Und es ist wirklich, sag mal, das, was der Schorsch eben erzählt hat, weißt du, wir haben ein übernatürliches Leben. Weißt du, wir haben die Möglichkeit, Seele und Geist zu trennen. Weil wir sind als Geist geschaffen. Wir sind als Geist aus Gott geschaffen. Deswegen haben wir die Möglichkeit und deswegen ist es uns möglich, ja, eben wie der Schorsch gesagt hat, deswegen ist es uns möglich, durch Situationen durchzugehen, die anderen in der Welt überhaupt nicht möglich wären. Ja, überhaupt nicht möglich wären. Ja. Ich weiß nicht, ihr kennt sicher die Geschichte und das Bild. Es gibt doch diese Spuren im Sand, ja, wo du einfach siehst, zwei Spuren und dann gibt es nur noch eine Spur. Ja. Und dann klagt der Mensch, klagt Gott an und sagt, hey, wo warst du in dieser schwierigen Zeit? Ja. Und Gott sagt, ich habe dich getragen. Ja. Also, und weißt du, das ist unser Gott. Ja, das ist unser Gott, weißt du, wir müssen nicht aus unserer eigenen Kraft irgendwo durch schwierige Situationen durchgehen, sondern wir wissen, wer in uns lebt. Ja, wir wissen, dieser Geist Gottes, der uns durchträgt, der uns stark macht, weißt du, der uns befähigt und wirklich, ja, nicht mit irgendeiner menschlichen Kraft, sondern wirklich diese übernatürliche Kraft. Ja, und weißt du, das sind wirklich zwei Komponenten, das hat er mir einfach nochmal so gezeigt, zwei Komponenten. Wir haben das Wort Gottes und wir haben den Geist Gottes. Weißt du, und mit diesen zwei Komponenten, ja, gehen wir wirklich vorwärts. Mit diesen zwei Komponenten können wir wirklich in die Fülle eintreten, ja, dessen, was Gott für uns vorbereitet hat, was Gott für uns bestimmt hat. Ja. Und ich in der Apostelgeschichte 4,31, also da steht, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also diese zwei Sachen und wir, weißt du, wir haben das Wort bekommen. Von Anfang an, weißt du, hat Gott das Wort gegeben. Er hat das Wort, es heißt ja, er war das Wort, weißt du, und er hat das Wort gegeben. Wir haben es heute in Form von der Bibel, haben wir das Wort Gottes, was wir uns zuführen können, wo wir lesen können, wo wir Offenbarung bekommen, wo wir Inspiration bekommen, ja, und gleichzeitig haben wir den Geist Gottes bekommen durch Jesus, weißt du, der den Weg wieder frei gemacht hat nach dem Sündenfall, der den Preis bezahlt hat und der den Weg einfach wieder frei gemacht hat zu Gott. So haben wir den Geist Gottes, weißt du, und wir wurden neu geschaffen als Geist aus Gott, ja, und wir haben jederzeit Zugang zu dieser himmlischen Dimension und können uns dessen bedienen, ja. Also wir können uns bedienen des Wortes, weißt du, was uns vorliegt in Schriftform, wo wir studieren können, wo wir einfach eintauchen können, wo wir uns Offenbarung geben lassen können von Gott, und wir können uns bedienen des Geistes Gottes, weißt du, der in uns wohnt, ja, und weißt du, dessen wir uns aber jederzeit bedienen können, der uns jederzeit zur Verfügung steht, ja. Also diese zwei Komponenten, ja. Und ich meine, ihr wisst vielleicht, der Pastor hat es mehrmals schon gepredigt, weißt du, diese zwei Komponenten, ist wichtig, dass die ausgewogen sind, weil du kannst auf der einen Seite vom Pferd fallen oder auf der anderen Seite vom Pferd, wie es unser Pastor gepredigt hat, ja. Diese zwei Komponenten, es braucht diese zwei Komponenten, ja. Und ich habe das gesehen, dass es wie so ein Zahnräder sind, die wirklich ineinander gehen, ja. Und wenn du ein Zahnrad hast, was auf einer Seite wesentlich größer ist als das andere, ja, das geht nicht lang gut, ja. Wenn du Auto fährst und du versuchst, mit 100 km/h in ersten Gang zu schalten, das wird nichts, ja. Und andersrum ist genauso, wenn du ein Auto versuchst anzufahren aus dem Stand und hast einen fünften Gang drin, das funktioniert auch nicht, ja. Also weißt du, das muss sozusagen Hand in Hand, weißt du, der Geist Gottes und das Wort Gottes, es geht Hand in Hand, ja. Es braucht einfach diese beiden Komponenten, ja. Und dann, weißt du, wenn das Hand in Hand läuft, weißt du, dann gibt's, ich habe so gesehen, weißt du, dann ist auch wie die Zahnräder, weißt du, dann ist Traktion da. Dann ist Traktion da und dann bewegt sich wirklich was vorwärts, ja? Dann geht's wirklich vorwärts und dann, weißt du, dann geht's richtig ab, ja? Dann geht's richtig ab, weißt du, wenn wir diese zwei Sachen in unserem Leben wirksam sehen, ja? Oder weißt du, wenn sie wirksam werden, ja? Und das passiert, weißt du, das passiert, wenn du das Wort hast und offen bist für den Geist, weißt du, dann wird das Leben wirksam in dir. Dann wird das Leben wirksam auch durch dich wieder für andere, ja. Weißt du, das ist einfach so, wenn du die Kirchengeschichte da anschaust und einfach schaust, wo Erweckung passiert ist, ja. Also da war es immer diese zwei Dinge, ja, die ineinander gewirkt haben, ja. Und du kannst da dir Beispiele anschauen, wo Erweckung vielleicht sehr schnell wieder im Sande verlaufen sind, weil es halt auf die eine oder in die andere Seite gekippt ist, ja. Aber wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, ja, weißt du, dann gibt es wirklich Traktion, dann setzt sich diese Wirksamkeit frei, ja. Und ja, also es ist wirklich das, wenn wir, und dann Hebräer 12, 2, weißt du, da steht noch, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender, weißt du? Und ich dachte mir, weißt du, der Anfänger, im Anfang war das Wort, ja, im Anfang war das Wort. Und der Vollender des Glaubens, weißt du, Jesus hat das Werk vollendet, ja. Er ist der Anfänger, er war von Beginn an bei Gott, er war Gott, ja. Und er hat das Werk vollendet, das Werk des Glaubens, ja. Und um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet und dabei die Schande für nichts erachtet und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, ja. Also das hat Jesus vollbracht und das ist das, was uns heute zur Verfügung steht, ja. Also er, der Anfänger und der Vollender, er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und hat gesagt, jetzt seid ihr hier auf dieser Erde, ja. Diesen Auftrag hat er uns gegeben, ja. Also er hat sich zur Rechten gesetzt, sein Geist lebt jetzt in uns, er lebt jetzt in dir, ja. Und weißt du, er will durch dich wirken, er will durch mich wirken, er will durch dich wirken, weißt du, er will wirken, weißt du, er will Ausdruck bekommen in dieser Welt, weißt du, durch jeden Einzelnen von uns, durch jeden Einzelnen von uns, durch diese zwei Dinge, das Wort Gottes und den Geist Gottes. Ja, und so lassen wir uns führen, lassen wir uns leiten. Weißt du, wir machen es uns immer wieder bewusst. Weißt du, du kannst ins Wort Gottes gehen, ja, liest nach, und du kannst dir den Geist Gottes kannst du dir immer wieder bewusst ziehen, weißt du? Immer wieder bewusst ziehen, weißt du? Schau auf ihn, weißt du? Und zieh dir dieses übernatürliche Leben. Mach dir bewusst, dass du ein übernatürliches Leben lebst. Mach dir das bewusst, dass du nicht wie alle anderen durch diese Welt gehen musst und alles durchdenken musst und irgendwelche Probleme durch deinen Verstand lösen musst, weißt du? Weil wir haben ein übernatürliches Leben bekommen, ja? Amen. Und in diesem übernatürlichen Leben gehen wir, ja? Seid ihr dabei? Amen. Halleluja, preis den Herrn. Ja, wenn du auf diesem Fundament stehst, das Wort Gottes, sag mal das Wort Gottes und der Geist Gottes, dann hast du ausgesorgt. Dann hast du alles, was es braucht, um immer durchzukommen. Und ich hatte jetzt so diese Tage, hat mich so beeindruckt, diese Geschichte von dem Synagogenvorsteher in Markus 5. Wie viele von euch kennen die Geschichte? Ja, Jairus heißt er. Markus 5. Das war wirklich ein Mann, der Glauben hatte für ein Wunder. Wirklich für einen übernatürlichen Durchbruch. Es ging um seine Tochter, ihr wisst es. Es kommt ein Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, und als er Jesus sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Also mit anderen Worten, du kannst sehen, dieser Jairus hatte Glauben. Der hatte Glauben, wenn Jesus jetzt zu meiner Tochter kommt, dann gibt's einen Durchbruch. Wie von euch hatten schon mal Glauben für ein Wunder in ihrem Leben? Amen. Ja, wenn du eine Situation zu Jesus bringst, dann hast du immer guten Grund für ein Wunder zu glauben. Weil das ist, wer Jesus ist. Jesus ist der Wunderwirker. Wenn du also deine Situation zu Jesus bringst, anstatt sie nur in deinem Verstand zu durchdenken oder anstatt es, was weiß ich, den Experten dieser Welt zu überlassen, deine Situation zu beurteilen, seien das jetzt Banker oder Ärzte oder Erziehungsexperten oder was auch immer oder Geschäftsexperten, weißt du, wenn du es ihnen überlässt, dann kannst du nicht sicher sein, was am Ende rauskommt. Aber wenn du es zu Jesus tust, dann tust du es zum Wunderwirker. Dann bringst du es zu jemand, der über dem Natürlichen sieht und über dem Natürlichen denkt und über dem Natürlichen wirkt. Das heißt, du hast dann allen Grund, mit Wundern in deinem Leben zu rechnen. Amen. Halleluja. Und das hatte Jairus erkannt. Er hatte erkannt, wenn ich meine Tochter, die im Sterben liegt, wenn ich meine Tochter zu Jesus bringe, beziehungsweise in dem Fall Jesus zu meiner Tochter bringe, also einfach die beiden zusammenbringe, ja, dann wird sie geheilt werden. Das ist Glauben. Amen. Und dann lesen wir weiter, und es heißt, und er ging mit ihm, und eine große Volksmenge folgte ihm, und sie drängten ihn. Und dann kommt die Geschichte von der blutflüssigen Frau dazwischen. Auf die gehen wir jetzt heute Abend nicht näher ein. Aber jedenfalls, die blutflüssige Frau hält Jesus auf. Ja, war so. Ja, er ist stehen geblieben, sie hat sein Gewand berührt, sie wurde geheilt, war ein großes Tamtam. Die Leute haben ihn gedrängt und so weiter. Er hat gesagt, wer hat mich angerührt? Sie hat geantwortet und so weiter. Also Zeit ging verloren. Und während diese Zeit verloren ging, heißt es, während er noch redete, also während Jesus noch mit der blutflüssigen Frau redete, heißt es, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Wie viele von euch haben schon mal erlebt, dass sie Gott für ein Wunder geglaubt haben und sie waren voller Glauben und voller Freude, und dann kam irgendeine Nachricht, die so aussah, wie wenn es alles genau ins Gegenteil sich entwickeln würde. Wie viele von euch haben das schon mal erlebt? Okay, doch die meisten. Halleluja. Okay, das sind entscheidende Punkte in deinem Leben. Amen. Das sind entscheidende Punkte in deinem Leben. Das war ein entscheidender Punkt im Leben von Jairus. Ja, sie haben zu ihm gesagt, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Der natürliche Mensch hätte jetzt gesagt, weil das haben ihm ja die Leute suggeriert, haben gesagt, es ist zu spät. Es ist zu spät für das Wunder. Sie lebt ja schon gar nicht mehr. Es ist zu spät. Es ist zu spät, um dein Geschäft zu retten. Du bist ja schon bankrott. Der Insolvenzverwalter ist ja schon da. Es ist zu spät. Die Situation, die Ärzte haben schon gesagt, ist unheilbar, ist vorbei, ist erledigt. Oder was auch immer. Verstehst du? Es ist zu spät. Und was macht Jesus? In dem Fall, weißt du, was Jairus richtig gemacht hat, war, er hat Jesus in seine Situation geholt. Amen. Er hat seine Situation mit Jesus in Verbindung gebracht. Und jetzt, wo dieser Rückschlag kommt, kann Jesus ihn erinnern, beziehungsweise kann Jesus ihn davor bewahren, das zu tun, was ein anderer normaler Mensch, der nicht als Sohn Gottes agiert, nicht als Tochter Gottes agiert, sondern einfach als normaler Mensch agiert, getan hätte, nämlich zurückgewichen, aufgegeben, losgelassen. Ja, Jesus oder von Jesus heißt es, er überhörte einfach das Wort. Er überhörte das Wort. Er überhörte, es ist zu spät. Er überhörte, was die Leute sagten. Er überhörte, was die Ärzte sagten. Er überhörte, was die Banker sagten. Er überhörte. Du kannst einsetzen, was er will. Er überhörte diese Nachricht, die scheinbar sozusagen den Glauben für das Wunder zunichte gemacht hat. Er überhörte das Wort und er spricht zu dem Synagogenvorsteher und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und in der erweiterten Übersetzung habe ich jetzt festgestellt, das ist ganz interessant, da steht da drin, wenn du es übersetzt, erweitert, lass dich nicht alarmieren, sei nicht von Furcht getroffen. Im Englischen heißt es dann, only keep on believing. Mit anderen Worten, glaube einfach weiter. Glaube einfach weiter. Ja, glaube einfach weiter. Sag mal, ich glaube einfach weiter. Glaube einfach weiter. Also das ist die Botschaft. Glaube einfach weiter. Warum? Weil Hebräer 6, Vers 12 heißt es, durch Glauben und Ausharren werden die Verheißungen ererbt. Nicht durch einmal Glauben und dann, okay, war doch nicht so. So werden die Verheißungen nicht ererbt. Also ich meine, manchmal gibt, sag ich mal so, manchmal gibt Gott Anfängergnade. Ja? Für Leute, die frisch im Glauben sind, du glaubst was und bumm, passiert es. Und du sagst, wow, das funktioniert ja wirklich. Super. Wunderbar. Und manchmal ist es so. Halleluja. Aber manchmal ist es eben auch ganz anders. Du glaubst und dann, boom, kommt genau das Gegenteil. Amen. Und was sagt Jesus? Er überhört das, den Umstand. Er ist wie, wenn es nicht da wäre. Weil es ist so wie, ich meine, man könnte fast sagen, sag mal, Jesus, hast du nicht gehört? Was Sache ist das? Die ist tot. Das Mädchen ist tot. Also, und nachher sagt er noch, das Mädchen ist gar nicht tot, schläft. Da haben sie ihn dann voll für verrückt erklärt und gesagt, so irgendwie ein bisschen, der ist schon ein bisschen senil irgendwie, ist zwar erst 33, aber ist ein bisschen senil. Aber weißt du, Jesus wusste genau, was er tut und er wusste genau, was er sagt. Fürchte dich nicht, glaub einfach weiter, weil durch Glauben und Ausharren werden die Verheißungen ererbt. Weißt du, das Interessante ist, Gott kommt selten zu früh, aber er kommt nie zu spät. Amen. Da ist der Schorsch jetzt auch ein super Beispiel. Ich habe ihn ja, Schorsch, der vorher gepredigt hat, ich habe ihn ja die letzten Monate ein bisschen begleitet. Und weißt du, Schorsch war auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. Über ein halbes Jahr lang hat er nach einem Arbeitsplatz gesucht und er wusste, wenn er bis 1. November keine neue Arbeit hat, dann muss er zurück nach Afrika. Ja, und die Zeit verging. Und er hat Bewerbungen geschrieben. Und ich meine, er hat eine super Ausbildung. Er ist hochqualifiziert, ja, im Bereich Wirtschaft, studiert und so weiter. Hat Bewerbungen geschickt. Nichts hat funktioniert. Ja. Alle möglichen Sachen ausprobiert. Noch Anfang September, glaube ich, gab es keine offene Tür. Ja. 1.11. war die Deadline. Dann kam er eines Tages zu mir und sagte, ich habe jetzt drei Sachen, wo ich mich beworben habe. Und dann haben wir uns die drei Sachen angeschaut. Und dann hat er so gesagt, und ich habe es auch empfunden, hat er gesagt, das wäre eigentlich das Optimale, das wäre eigentlich das Allerbeste. Diese Firma, das ist eine der Top-Unternehmensberatungsfirmen in Deutschland, in Frankfurt sitzen die. Wenn die mich nehmen würden, das wäre optimal. Aber du hast gemerkt, er konnte es eigentlich selber kaum glauben, dass die ihn nehmen werden. Ja. Weil es ist einfach, wow, ja. So, also diese Firma. Ja. Und dann haben wir gebetet und haben reingesprochen. Und ich weiß nicht, war es Ende September oder Mitte September, glaube ich. Ja. Mitte September hat er das erste Vorstellungsgespräch dort gehabt und eine Woche später kam er schon zu mir und hat gesagt, sie haben mich innerhalb von kürzester Zeit zum zweiten Gespräch eingeladen und dann, glaube ich, beim dritten Gespräch haben sie gesagt, wir wollen sie unbedingt und sie müssen so schnell wie möglich zu uns kommen und jetzt kann er nicht erst am 1.11. anfangen, sondern sogar schon am 15.10. Halleluja. Und hat wirklich den Top-Job bekommen, aber weißt du, in letzter Minute kann man sagen. Amen, in letzter Minute. Ich meine, wenn du Mitte September, Ende September noch nicht weißt, was du zum 1.11. machst und am 1.11. sollst du nach Afrika zurück, dann kannst du eigentlich schon anfangen, die Koffer zu packen im Wesentlichen. Ja. Aber weißt du, Gott kommt nie zu spät. Amen. Er kommt selten zu früh, aber er kommt nie zu spät. Halleluja. Durch Glauben und Ausharren werden die Verheißungen ererbt. Ja, also als der Schorsch vor ein paar Monaten zu uns kam, da war seine Situation wie verzweifelt. Er war krank, er hatte keinen Job, es war einfach, ja. Und Gott hat einfach sein kindliches Vertrauen geehrt, kann man sagen, ja. Wo er einfach, ja, wie er vorher gesagt hat, sich ihm einfach weiter gefreut hat. Und er hat immer bekannt, das hat er auch bekannt, immer wenn ich mit ihm geredet habe, gesagt, bis zum 1.11. hat der Herr einen Job für mich. Ja, weil der Herr weiß es ja, bis zum 1.11. habe ich einen Job. Ja. Und darauf ist er gestanden. Weißt du, egal was für Nachrichten kamen, Absage hier, kein Interesse dort, was auch immer, ja, egal. Bis zum 1.11. hat der Herr einen Job für mich. Durch Glauben und Ausharren werden die Verheißungen ererbt. Amen. Fürchte dich nicht, glaub einfach weiter. Amen. Wie von euch haben momentan einen Umstand in ihrem Leben oder irgendeine Situation in ihrem Leben, wo du Gott hingehalten hast und gesagt hast, Herr, hier brauche ich einen Durchbruch, hier brauche ich ein Wunder. Wie viele von euch haben das? Wie viele von euch haben, seitdem sie Gott diese Sache hingehalten haben, erlebt, dass es Gegenwind gab oder vielleicht sogar Situationen, wo du gedacht hast, meine Güte, wie soll das jetzt jemals noch werden? Wird das jemals noch gut werden? Wie viele von euch haben das auf dem Weg erlebt? Okay, dann ist die Botschaft heute Abend für dich und auch für dich über Livestream. Fürchte dich nicht, sei nicht alarmiert, sei nicht von Furcht getroffen, mach einfach weiter mit Glauben. Glaub einfach weiter. Sagst du irgendjemand in deiner Nähe, glaub einfach weiter. Halleluja. Du lässt dich nicht rausbringen. Du sagst, pass mal auf, bekenn mal. Ich fürchte mich nicht, ich glaube einfach weiter. Weißt du, Symptome oder Umstände oder Nachrichten oder was auch immer, ich fürchte mich nicht, ich glaube einfach weiter. Halleluja. Sag mal, ich fürchte mich nicht, ich glaube einfach weiter. Und weißt du, wenn du momentan keine Situation hast, in der du sagst, wow, da habe ich jetzt wirklich die Riesenherausforderung, dann schreibst dir erst recht auf, was ich jetzt gesagt habe, weil du wirst es brauchen. Amen. Weil, weißt du, jeder Sohn Gottes wird durch Situationen durchgehen, in denen es scheinbar alles anders aussieht, als du denkst. Amen. Oder als du erwartet hast, so sagen wir so. Oder als du erhofft hattest. Diese Situationen werden kommen. Und dann musst du feststehen und sagen, ich fürchte mich nicht, ich glaube einfach weiter. Denn 1. Johannes 5, Vers 4 sagt, dies ist der Sieg, der die Welt bereits überwunden hat. Mein Glaube. Das heißt, wenn du in diesem Glauben bleibst, dann ist die Sache ja schon erledigt im Geist. Und da muss ich George wirklich auch als Vorbild nennen, weil das war, fand ich, beeindruckend bei ihm, wie er das immer gesagt hat. Wie er gesagt hat, ja, Jesus hat einen Job für mich zum 1.11. Und ich dachte immer, ja, der Mann glaubt es wirklich. Der glaubt es, verstehst du? Obwohl es vielleicht nur noch 6 Wochen sind oder 7 Wochen oder wie viel auch immer, aber der glaubt es, verstehst du? Das ist einfach klar, ja? Verstehst du? Und das ist tatsächlich genau das. In dem Moment, wo du darin stehst, in diesem Glauben, ist es tatsächlich schon so. Also er hat immer so geredet, wie wenn, dachte ich, ja, es ist irgendwie schon klar, es ist ja schon so, es ist schon eingeplant, ja? Ist schon fest, ist schon fix, da zu dem Zeitpunkt kommt der Job. Ja, ist fix. Warum? Weil dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Im Glauben ist es schon vollbracht. Im Glauben ist es schon passiert. Im Glauben hast du es schon. Amen. Fürchte dich nicht, glaube einfach weiter. Heißt, du hast es schon. Ist es sichtbar? Vielleicht noch nicht. Ist es knapp? Vielleicht ja. Hast du das Gefühl, oh, am Ende kommt Gott zu spät? Vielleicht ja. Aber am Ende ist dein Glaube der Sieg, der die Welt bereits überwunden hat. Es gehört schon dir und deshalb hast du nämlich allen Grund, dich zu freuen. Halleluja! Und da sind wir wieder bei der Freude Gottes. Du hast allen Grund, dich zu freuen, weil du bereits angekommen bist. Und weil du es bereits hast und weil dein Glaube der Sieg ist, der die Welt schon überwunden hat und weil in deinem Glauben es bereits vollbracht ist. Amen. Halleluja. Amen. Auch für euch über Livestream. So ist es. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Und jetzt darfst du in diesem Glauben deinen Saatkorn säen heute Abend. Halleluja. Glaube einfach. Weißt du, wofür glaubst du? Und da hinein säst du. Das ist immer wichtig, weißt du? Du säst auch immer auf das oder du säst hinein in das, was du glaubst. Ja? Wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten. Also, wofür glaubst du? Da hinein oder dafür darfst du jetzt säen. Und du säst wiederum in einen Boden des Glaubens, du säst in einen Boden der Herrlichkeit Gottes, du säst in einen Boden des Wortes Gottes und des Geistes Gottes. Also, frag ihn, was du säen sollst heute Abend. Wenn du hier bist, kannst du Verpflichtungserklärung ausfüllen oder in bar geben. Wenn du online zuschaust, dann wird jetzt die Folie eingeblendet, wenn oben jemand an der Technik ist jedenfalls und es macht, genau, da wird es eingeblendet, Überweisung. Oder PayPal oder Kreditkarte kannst du geben. Also tu das rein, was er dir gezeigt hat. Wir geben hier die Eimer durch. Denkt auch dran, eure Kärtchen reinzutun, eure Datenerfassungskärtchen in den Eimer mit reinzutun. Und dann gehen die Eimer durch und du tust, was er dir gezeigt hat. Halleluja. Und während ihr es durchgebt, möchte ich euch noch gern eine E-Mail vorlesen oder Auszüge aus einer E-Mail, nicht alles, aber Auszüge, einige Zeugnisse. Und zwar heute Abend mal aus dem Glory House in Hirzel in der Schweiz. Und zwar hier jetzt gerade aus den letzten ein, zwei Wochen schreibt sie, und da ist auch was vom Intensivabend mit dabei, deswegen lese ich es auch heute vor. Da schreibt sie zum Beispiel, eine Teilnehmerin vom Glory House war am Sonntag, den 26. September live im Gottesdienst, das war also Sonntag vor einer Woche. Also aus der Schweiz war sie da. Pastor Georg hatte ein Wort der Erkenntnis von Fäulnisgeruch im Mund. Dies traf bei ihr zu nach dem Ziehenlassen eines Zahnes, wo sie dann diesen Geruch stark merkte. Halleluja, jetzt ist alles weg und normal. Preist den Herrn. Das ist das erste Zeugnis aus ihrem Glory House. Das zweite ist, eine Person nahm auch am Sonntag durch den Livestream das Wort der Erkenntnis über die Augen in Anspruch für eine Bekannte von ihr. Da war, glaube ich, dieses mit dem Schleier vor den Augen und sie hat es in Anspruch genommen für eine Bekannte von ihr. Später bekam sie von dieser Bekannten die Rückmeldung, dass diese jetzt besser sieht. Halleluja, verstehst du, außer Raum und Zeit. Sie hat sie in Anspruch genommen und jetzt sieht die Bekannte besser. Ja, siehst du, du kannst tatsächlich stellvertretend für Leute etwas aus dem Geist ziehen und sie empfangen dann ihr Wunder. Ein Patenkind von einer Glory House Teilnehmerin war das letzte Mal bei uns im Glory House und wir beteten gemeinsam für sie wegen Rücken- und Knieschmerzen. Die Knieschmerzen sind jetzt verschwunden. Halleluja. Am 7. September war Intensivabend und Pastor Georg bekam ein Wort der Erkenntnis. Ihr erinnert euch vielleicht dran, das war jetzt vor 4 Wochen, von einem Bauernhof mit Tieren und alles ist chaotisch und Gott will da Ordnung und Versorgung geben. Erinnert euch dran, ich habe selber ein ganz witziges Wort. Und bis jetzt hatte ich auch noch keine Rückmeldung dazu, aber jetzt, hier ist sie jetzt. Das betraf ein Ehepaar vom Glory House, da sie zum Hof mit Umschwung, ich weiß jetzt nicht, was das heißt, das ist wahrscheinlich irgendein landwirtschaftlicher Begriff, zum Hof mit Umschwung auch viele Schafe haben, welche seit längerem eine Augenkrankheit hatten, diese nicht mehr zur Weide gehen konnten und viel Zeit in Anspruch nahmen für das Ehepaar, diese Augen zu salben etc. Sie proklamierten Psalm 91 und sprachen viel Sprachengebet und stellten sich auf den Sieg Jesu. Nach diesem Wort der Erkenntnis ging es stets besser und seit gut einer Woche sind alle Schafe draußen und gesund und munter. Aller Dank und Ehre dem Herrn, er ist so wunderbar. Halleluja. Preist den Herrn. So stark, was Gott in der Schweiz tut. Wir segnen alle Schweizer auch, die heute Abend zuschauen. Halleluja. Seid mächtig gesegnet, ihr wunderbaren Schweizer, in Jesu Namen. Halleluja. Jetzt segnen wir noch die Sammlung. Streck deine Hände aus. Halleluja. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der gegeben hat heute Abend, Herr. Danke, Jesus, Herr, für deine Frucht, die entsteht, Herr. Nämlich 30-fach, 60-fach, 100-fach. Du bist ein Gott der Multiplikation, Herr. Halleluja. Oh, Salbung der Multiplikation setze ich frei, Herr. in Jesu Namen. Ja, auch Durchbrüche im Bereich der Finanzen, da wo es auch im Bereich der Finanzen vielleicht so aussieht, oh, es ist gestorben, es ist zu Ende, es geht nicht mehr weiter. Das sage ich jetzt, fürchte dich nicht, glaub einfach weiter. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob ich die Ansagen auch hier irgendwo habe oder habe ich sie... Ja, habe ich, glaube ich, den Ausdruck jetzt gerade nicht hier. Okay, aber pass auf, ihr könnt es einblenden. Es geht los mit Donnerstag auf jeden Fall. Donnerstag haben wir wieder ab 19 Uhr unsere Gebetszeit für ein frisches Wirken des Geistes in der Nation. Ich glaube, nie zuvor war es so wichtig wie jetzt, dass wir wirklich für diesen Durchbruch im Geist beten. Ich möchte dich auch nochmal ermutigen, wenn du beim 24-Stunden-Gebet dabei bist. Es gibt jetzt wieder die neue Liste mit den Gebetsanliegen. Seit gestern, glaube ich, ist sie verschickt. Klingt euch da ein, nutzt wirklich diese Stunde oder für wie viel auch immer ihr euch pro Woche eingetragen habt und betet einfach diese Sachen durch, brecht sie durch im Gebet. Wenn du noch nicht im 24-Stunden-Gebet bist, einfach kannst du dich noch anmelden unter gebet@glorylife.de und dann natürlich am Donnerstag ab 19 Uhr kannst du mitbeten hier und 19.30 Uhr geht es dann weiter mit der Glory Life Schule hier im Zentrum. Das wird wieder eine starke Zeit werden am Donnerstag. Ich freue mich schon drauf. Halleluja. Okay, Freitag haben wir Connected, besondere Gottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 25 Jahren hier im Zentrum um 19 Uhr. Also alle, die dieser Altersgruppe sind, seid dabei. Und dann Achtung, Samstag, da müsst ihr euch anmelden im Internet. Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in der Meistersingerhalle Nürnberg um 15 Uhr im Konferenzraum 6 dort, ja, damit ihr Plätze bekommt oder gesichert bekommt. Ihr könnt natürlich auch so vor Ort kommen, je nachdem. Wir versuchen natürlich alle reinzubekommen, aber wenn ihr sicher sein wollt, dann meldet euch vorab an zu diesem Gottesdienst. Im Internet auf unserer Homepage direkt vorne kannst du es anklicken oder auch über das Banner, das oben eingeblendet ist, klickst einfach an und melde dich an. Okay, das wird eine starke Zeit. Und am Sonntag haben wir dann wieder um 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst und zwar mit Abendmahl, anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum und auch anschließendem Mittagessen inklusive Kaffee und Kuchen. Also seid dabei, plant noch ein bisschen zusätzliche Zeit hinterher ein, um Gemeinschaft zu haben. Parallel ist wieder Kindergottesdienst, momentan für alle Kinder von 3 bis 16 Jahren. Anmeldung ab 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Okay, und dann haben wir nächsten Dienstag wieder Gloryhäuser. Halleluja! An verschiedenen Orten im ganzen Land, jetzt bald 40 Gloryhäuser. Halleluja! Überall über das Land verteilt. Wenn du noch kein Gloryhaus hast, schau einfach auf der Homepage, wo es Gloryhäuser gibt. In Baden-Württemberg ja wieder ohne Corona-Einschränkungen, teilweise auch in anderen Bundesländern. Also schließ dich an, einfach an diese kleinen, heimeligen, häuslichen Gottesdienste der Herrlichkeit. Halleluja. Okay, was haben wir noch zu bieten? Ah ja, genau, Vorschau. Am Sonntag in einer Woche, da nimm dir den ganzen Sonntag am besten frei, weil da haben wir einen Herrlichkeits- und Wundertag mit Philipp Schmerold und mir und Irina hier im Zentrum um 10 Uhr Herrlichkeits- und Wundergottesdienst und um 18 Uhr Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Ich glaube, dass das wirklich ein Erweckungstag wird, weil Gott möchte uns wirklich, der Philipp ist wirklich einer, ich bin ja mit ihm regelmäßig in Kontakt und den hat Gott wirklich so in die Power reingeführt, der donnert in den Nationen rum, da bekehren sich teilweise tausende Leute. Jetzt war er in Pakistan, glaube ich, vor kurzem und Liberia geht er und verschiedene Orte und wirklich Tausende bekehren sich, Zeichen und Wunder passieren, ganz, ganz stark. Ist ein super Dienst, wir sind seit Jahren mit ihm im Kontakt und befreundet und wirklich, das wird eine ganz, ganz starke Zeit werden, dieser Tag. Also nutzt die Gelegenheit. Ha, was steht da? Samstag ist der Straßeneinsatz, das kann sein, ja, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das wird dann noch angezeigt rechtzeitig. Das ist jetzt schon nur schon mal die Vorschau für diesen Tag, einfach 10 Uhr und 18 Uhr. Ne, also Open Air Gottesdienst ist nicht, aber Straßeneinsatz, das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber 10 und 18 Uhr diese Herrlichkeits- und Wundergottesdienst oder Erweckungsgottesdienst, wie auch immer du es nennen willst. Also der Philipp ist einfach ein, ich sag mal so, das ist ein prophetischer, evangelistischer Erweckungsprediger, Power Preacher, ja. Halleluja. Und junger Mann noch, aber wirklich, Gott hat ihn einfach übernatürlicher, ehemaliger, die es noch nicht wissen, ehemaliger Rechtsextremist, Skinhead. Ja. Er hat sich bekehrt als Jugendlicher, ganz stark die Kraft Gottes erlebt. Kommt auch noch fast aus dem Nachbarort, vom Geburtsort vom Hitler in Österreich. Das ist auch interessant. Ja. Das ist interessant. Ich habe schon ein paar Mal gepredigt auch bei ihm. Konferenz. Sie haben jetzt gerade dort Ihre Gemeinde offiziell eröffnet. Da habe ich auch ein Grußwort gesprochen und so. Also wir sind schon länger verbunden und Gott gebraucht ihn mächtig. Das wird also ein ganz, ganz starker Tag werden. Nehmt euch das vor, da dabei zu sein. Es wird special in the glory. Und wie gesagt, ich habe es am Sonntag schon gesagt, wir werden den Tag über das Zentrum hier offen haben, also das Kaffee auch so, dass Leute einfach auch da bleiben können. Man weiß eh nicht, wie lange der Gottesdienst morgens geht. Unser letzter Wundergottesdienst ging eh schon bis 2:45. Also, und um 4:45 ist schon wieder Saalöffnung für den Abend. Also von dem her reicht es gerade zum Essen zwischendurch, ein bisschen Gemeinschaft haben. Okay. Gut. Also, ansonsten haben wir noch irgendwas? Sonstige Termine im Aufbruch? Nee, da muss man sich nicht anmelden. Nee. Beim Philipp, nee, muss man sich nicht anmelden. Wir haben ja über 300 Plätze, also das würde reichen. Und wir beten weiterhin für die Kranken. Da sind die Zeiten eingeblendet, also nutze es, wenn du es brauchst. Oder sag anderen Bescheid, die es brauchen. Gut, dann sag zu deinem Nachbarn, du bist gesegnet. Mit der Kraft Gottes zu glauben. Egal was passiert, du glaubst einfach weiter. Du willst erleben, dass die Wunder passieren, dass du Kranken die Hände auflegst und sie werden gesund, dass du Dämonen austreibst und sie fahren aus, dass du Tote auferweckst und du bleibst einfach dran. Bis es passiert, bis es Wirklichkeit wird. Du bleibst dran für dein Wunder. Und deshalb geschieht es. Jeden Tag mehr. Heute, morgen, die ganze Woche und bis zur Entrückung. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, den besten Abend. Seid gesegnet, auch ihr über Livestream. Seid gesegnet. Den besten Abend. Kommt gut nach Hause. Amen.